Die Delegation der Funktionäre Neue Generation des Generalverbandes der Japan-Koreaner unter Leitung des stellvertretenden Vorsitzenden des Zentralpräsidiums des Verbandes der koreanischen Jugend in Japan, Bae Jun-yeol, legte am 10. Juni an den Bronzestatuen von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il auf dem Hügel Mansude Blumenstrauß nieder und verneigte sich davor. Die Delegation traf am selben Tag mit einer Maschine in Pyongyang ein.